Kapitel 02. Erholung von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Kurz nachdem ich aus Trinidad zurückgekehrt war, erlitt ich eine Kungist-IV-Herzinsuffizienz unregelmäßiger Herzschlag, Kurzatmigkeit, Husten, Schwindel und Müdigkeit. Als ich in die Herzklinik in Atlanta kam, konnte ich keine 6 Meter gehen, ohne zusammenzubrechen. Sie mussten mich in einem Rollstuhl in die Klinik fahren. Ein Jahr später ging ich wieder in die Klinik, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Der Kardiologe musste 2-mal hinsehen und sagte: "Wow, Henry, sind Sie das?" "Ja, ich bin es", lächelte ich. Seit dem Herzinfarkt bin ich alle 6 Monate zu meinen Ärzten gegangen, nur um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Mein Kardiologe sagte: "Henry, ich weiß nicht, warum Sie hier sind, ich habe Ihnen nichts zu bieten. Ich habe keine Vorschläge. Sie sollten eigentlich tot sein oder im Halbschlaf auf einer Tragbare hierher kommen. Und doch sind Sie hier, vital und stark. Ich weiß nicht, was ich mit Ihnen machen soll. In 6 Monaten kommen Sie wieder." Eine meiner Ärztinnen in Atlanta ist Nephrologin, das heißt, sie hat sich auf die Gesundheit der Nieren im Zusammenhang mit dem Herzen und dem Kreislaufsystem spezialisiert. Als Folge des Herzinfarkts entwickelte sich bei mir eine Niereninsuffizienz der Stufe 3. Aber die Niereninsuffizienz hat sich seither vollständig zurückgebildet. Nachdem sie meine rasche Genesung sowohl von der Herz- als auch von der Nierenerkrankung beobachtet hatte, sagte die Ärztin zu meiner Frau Donne und mir: "Ich führe Ihre bemerkenswerte Genesung von einer tödlichen Krankheit auf 3 Dinge zurück, die nichts mit der Medizin oder meiner Arbeit mit Ihnen zu tun haben. Alles, was ich tue, ist, Ihre Fortschritte zu überwachen, aber es gibt noch andere Gründe für Ihre schnelle Genesung." Dies war eine Spezialistin in Atlanta, die uns diese unaufgeforderten Kommentare gab. "Das sind die 3 Dinge, fuhr sie fort: Nummer 1, Ihr unfassbarer Glaube an Gott. Ich wusste nicht, dass ihr das so sehr aufgefallen war. Ja, Ihr unfassbarer Glaube an Gott. Nummer 2, wer Sie im Inneren sind. Denken Sie daran, dass die Bibel sagt, wie er in seinem Herzen denkt, so ist er, Sprüche 23, 7. Die Bibel sagt auch, der Geist des Menschen kann Krankheit ertragen, doch einen zerschlagenen Geist, wer richtet ihn auf, Sprüche 18, 14. Ich praktizierte die Dinge, von denen ich wusste, dass sie laut Gottes Wort in Bezug auf meine Gesundheit wahr sind. Das Dritte, was diese Ärztin sagte, war ebenso überzeugend: Sie sind von Menschen umgeben, die Sie lieben. Dieses Rezept gefällt mir. Ich freue mich darüber, dass eine Ärztin Gottes Wirken in meiner Gesundheit genug erkannt hat, um zu sagen, das ist es, was ich über sie sagen kann, und es hat nichts mit meiner medizinischen Kompetenz zu tun. Liebe bringt Herzheilung. Ich habe einen interessanten Artikel von Dr. Dean Ormisch gelesen, der das bestätigt, was meine Ärztin über das heilende Element der Liebe erkannt hat. Nach jahrzehntelangen Studien und Beobachtungen von Menschen, die ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten aufwiesen, kam Ornisch zu dem Schluss, dass Liebe und innige Beziehungen eine heilende Wirkung haben. Mir ist kein anderer Faktor in der Medizin bekannt, nicht die Ernährung, nicht das Rauchen, nicht die Bewegung, nicht die Genetik, nicht die Medikamente, nicht die Chirurgie, der einen größeren Einfluss auf unsere Lebensqualität, die Häufigkeit von Krankheiten und den vorzeitigen Tod hätte. Für Dr. Ornisch und eine wachsende Zahl anderer Wissenschaftler ist die wirkliche Epidemie in der amerikanischen Kultur nicht die Herzkrankheit, sondern die mit dem Herzen verbundenen emotionalen und geistlichen Krankheiten, Entfremdung, Depression und Einsamkeit. Wir sagen seit Jahren das Gleiche, weil die Bibel es so sagt: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 1. Johannes 4, 18. Seien Sie ein Überwinder. Sie sehen, dass ich durch mein eigenes Tal des Todesschattens gegangen bin. Ich war zunächst schockiert, dass ich einen Herzinfarkt hatte, hätte es aber eigentlich wissen können. Es öffnete mir die Augen für die Tatsache, dass ich selbst noch Sünde in meinem Leben hatte. Es gab einiges, das ich verdrängt hatte, weil ich glaubte, ich könne trotzdem ein Überwinder sein. Ich hatte mich geirrt. Keiner von uns ist trotzdem ein Überwinder. Wir sind Überwinder, weil wir uns mit unserer Sündhaftigkeit auseinandersetzen und sie loswerden wollen. Dann hat sie kein Recht mehr, über uns zu herrschen, da wir durch unsere Übergabe an Christus in ihm sind. Sie mag uns in Versuchung führen, aber wir hören einfach nicht mehr darauf. Auf meinem Weg durch dieses Tal wurde ich zunächst wie jemand behandelt, der kurz vor dem Tod steht, wie ein Sünder, der keine Hoffnung hat. Die Ärzte dachten nicht an Heilung, Genesung oder Kraft für mein Herz. Aber da war ich nun, ein rechtschaffener Mann, der versuchte, seine Erlösung praktisch umzusetzen. Ich bat den Herrn um Vergebung und nahm die Wahrheit seines Wortes für mich an. Es ging mir von Tag zu Tag besser, aber sie versuchten immer wieder, mir ihre Vorstellung aufzudrücken, ich müsse vorzeitig sterben, und mich entsprechend zu behandeln, dem wollte ich mich auf keinen Fall beugen. Ich weiß zu viel über Gottes Wort. Es ging mir langsam besser aufgrund dieser Verheißung, die ich mir täglich zu Herzen nahm, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen, Psalm 118, 17. Und wissen Sie was? Es hat funktioniert. Ich wurde zu einem seltsamen Rätsel für die medizinische Gemeinschaft, die mir sagte, dass ich tot sein sollte, obwohl ich noch lebte, wenn Sie mich heute sehen, werden Sie feststellen, dass ich eine Vitalität habe, die viele Menschen erschöpft. Ich danke Gott für meine Gesundheit und mein langes Leben. Obwohl ich einen Herzinfarkt erlitten habe, sieht man mir das nicht an. Ich kenne einige der besten Ärzte in Atlanta. Wenn ich anfange, mit ihnen über den Zusammenhang zwischen Geist, Seele und Körper zu sprechen, wie mein Körper auf meine Persönlichkeit, mein Gedankenleben und Gottes Wort reagiert, starren sie mich nur an. Sie sind nämlich nicht darauf trainiert zu verstehen, dass ich ein Geist mit einer Seele und einem Körper bin. Sie kratzen sich vielleicht am Kopf und sagen, sie sollten vielleicht mal zu einem Psychiater gehen, aber ich weiß, dass Gott die Beziehung zwischen Geist, Seele und Körper, die er geschaffen hat, genutzt hat, um mich wieder gesund zu machen. Was ihnen versprochen wurde. Ist ihnen klar, dass es heute eine Kultur des Todes gibt, der die Menschen auf den Leim gehen? Die Menschen geben ihre Gesundheit auf und sagen Dinge wie, ich werde einfach zu alt, lassen Sie nicht zu, dass diese Worte in ihrem Herzen wohnen oder aus ihrem Mund kommen. Sie haben sich auf eine Denkweise eingelassen. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die sich diesen Geist des Todes zu eigen gemacht haben. Irgendwie denken sie, Alter sei gleichbedeutend mit Tod. Aber nur, wenn sie in ihrem eigenen Herzen und Verstand so denken. Ich möchte sie an das erinnern, was ihnen verheißen wurde. Psalm 90 ist ihre Verheißung, und Mose ist der Verfasser. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre, und, wenn in Kraft, 80 Jahre, Psalm 90, 10. Gott sagt uns, dass die Lebenserwartung des Menschen 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre betragen wird. Mose fährt in Vers 12 fort, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Sie müssen planen, wie sie ihre Zeit verbringen und zwar in Weisheit. Mose wird aufstehen und sie richten, denn er war 80, bevor er seinen Dienst antrat, und er war Pastor einer Gemeinde mit 2,5 Millionen Menschen. In seinen frühen Jahren war er ein jämmerlicher Versager, aber mit 80 Jahren wurde er ein Mann des Glaubens. Was ist Ihre Ausrede? Im Reich Gottes gibt es so etwas wie Ruhestand nicht. Sie dienen und hauen auf den Putz, bis sie davon fliegen.